Korea gelang die Zucht der Jungfische von Alaska Pollack. Die Funktionäre, Wissenschaftler und Arbeiter des Fischereiwesens lösten auf eigene Weise die wissenschaftlich-technischen Fragen für das künstliche Laichen der Alaska-Pollacke und die Zucht ihrer Jungfische und erforschten auch das einheimische Grundfutter, sodass eine Bresche für die Massenzucht von Alaska-Pollacken geschlagen wurde. Vom Ende April bis zum Anfang Mai haben sie mehrmals hunderttausende Jungfische im Ostmeer freigelassen. Derzeit ist vor allem der Bau eines Zirkulusproduktionssystems für junge Alaska-Pollacke im vollen Gange.